tralala, wenn ich wieder komm, bist du mein. Liebe wohl, du kleine Monika, bald bin ich wieder da. Thank you.